Hi, friends! Hey, Freunde! Good morning, good morning, good morning! Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen! How are you? Wie geht es dir? I hope you're having a wonderful day. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Daniel is having a really good day today. Daniel hat heute einen richtig guten Tag. Aren't you, Daniel? Nicht wahr, Daniel? You look really well and happy. Du schaust richtig gut und glücklich aus. Peaceful, relaxed, have no internal battle. Friedlich, entspannt und ohne innere Kämpfe. What a wonderful life he lives. Was für ein wunderbares Leben er lebt. Has the perfect relationship. Hat die perfekte Beziehung. With Father, Son, the Holy Spirit, me, Debbie and Annalicia. Mit Vater, Sohn, Heiliger Geist, mir, Debbie und Annalicia. That's why people love you so much, Daniel. Deswegen lieben dich die Menschen so sehr, Daniel. That's why I love you so much too. Und deswegen liebe ich dich auch so sehr. Well, that's sad. Das ist traurig. Because that's not unconditional love. Denn das ist nicht bedingungslose Liebe. Actually, we just love you because we love you. Tatsächlich lieben wir dich einfach, weil wir dich lieben. Anyhow, I had to talk a little bit about Daniel. Wie auch immer, ich muss ein wenig über Daniel sprechen. Because you guys know him so well already. Weil ihr Leute ihn schon gut durch die Andachten kennt. Some of you are already saving up for his honeymoon. Einige von euch sparen bereits für seine Flitterwochen. So, keep going. Also macht weiter. All right. Let's talk about the first enemy of our soul. Lass uns über den ersten Feind unserer Seele sprechen. But before we do that, I want to read a verse from Ephesians chapter 5, verse 8. Bevor wir das tun, will ich einen Vers lesen, Epheser 5, 8. And I'm going to do what I have done lately. I'm going to use the Passion Translation. Ich werde tun, was ich kürzlich tat. Ich nehme die Passion-Übersetzung. You know, I downloaded this translation a while ago, but I never used it. Ich habe diese Übersetzung vor längerer Zeit heruntergeladen, aber ich benutzte sie nie. It's only just recently when God spoke to me in a dream and then in the morning I had the feeling I should read 1 Corinthians 13. It was another scripture. In that translation, it was so touched. Erst kürzlich, als Gott in einem Traum zu mir sprach und ich am Morgen das Gefühl hatte, dass ich 1. Korinther 13 in dieser Übersetzung lesen soll, nein, es war eine andere Stelle, war ich im Herzen berührt. It was actually Romans chapter 12, verse 1 about the culture. Tatsächlich war es Römer 12, Vers 1 über die Kultur. It was a great life we did, Daniel. Daniel, das war ein großartiges Life, das wir hielten. So now, let's read in the Passion Translation. Lass uns in der Passion-Übersetzung lesen. Ephesians 5, verse 8. Epheser 5, Vers 8. Once your life was full of sin's darkness. Einst war euer Leben voll von der Finsternis der Sünde. But now you have the very light of our Lord shining through you. Aber jetzt leuchtet das Licht unseres Herrn durch euch, weil ihr mit ihm verbunden seid. Because of your union with him. Weil ihr mit ihm verbunden seid. Now, listen to this next statement. Nun hört euch die nächste Aussage an. Your mission is to live as children flooded with this revelation light. Eure Aufgabe ist es, als Kinder zu leben, die von seinem Offenbarungslicht durchflutet sind. This is crazy. Das ist verrückt. So Paul is saying, you lived in darkness in the system of this world. Paulus sagt, du lebtest in Dunkelheit in diesem System dieser Welt. Now the light of Jesus is shining through you, not into you, through you. Nun scheint das Licht Jesu durch dich, nicht in dich hinein, durch dich. So your mission now is to express this. Deine Mission ist es nun, dies auszudrücken. Think about this. Denk darüber nach. You see, in the New King James Bible, Paul says it like this, walk as children of the light. In der New King James Bible sagt es Paulus wie folgt, lebt, wandelt als Kinder des Lichts. It's the same thing, just expressed, more easy to understand. Es ist das Gleiche, nur einfacher zu verstehen. So, Paul expresses God's desire that we walk differently in this world. Paulus drückt Gottes Wunsch aus, dass wir in dieser Welt anders leben. See, if we allow these enemies of the soul that we are going to talk about, wenn wir es diesen Feinden unserer Seele, worüber wir sprechen werden, erlauben, we allow them to be part of our life, Teil unseres Lebens zu sein, and I'll get ready. Und jetzt sei bereit. We are not fulfilling our mission. Erfüllen wir nicht unsere Mission. Because our mission on this earth is to walk as children of light. Denn unsere Mission auf dieser Erde ist es, als Kinder des Lichts zu leben. Express God's character and nature in this earth. Gottes Charakter, Gottes Natur auf dieser Erde auszudrücken. You know, I was just accused of causing people to sin. Ich wurde beschuldigt, Menschen zur Sünde zu verleiten. You know, they say, because of what you preach, people now sin and said, Reinhard, it's okay that we sin. Sie sagen, Ah, wegen dem, was du predigst, sündigen nun die Leute und sagen, es ist okay, dass wir sündigen. So I said to this friend of mine, listen, people don't sin because of anything I teach or preach. People sin because they want to sin. Ich sagte zu diesem Freund, die Menschen sündigen nicht aufgrund von dem, was ich sage oder predige. Menschen sündigen, weil sie sündigen wollen. People who want to sin will find any excuse and justification for their sin. Menschen, die sündigen wollen, finden jede Entschuldigung und Rechtfertigung für ihre Sünde. So, enemies of the soul are destructive, are dangerous, and we have to hate them. Feinde unserer Seele sind zerstörerisch, gefährlich und wir müssen sie hassen. We have a mission, and that's to show God's purity and goodness. Wir haben eine Mission und diese ist, Gottes Reinheit und Güte zu zeigen. And trust me, I will be the last one who will promote sin. Und vertraue mir, ich werde der Letzte sein, der Sünde fördert. I have a clear understanding that God will never reject me because of any sin I commit. Ich habe ein klares Verständnis, dass Gott mich nie aufgrund einer Sünde, die ich begangen habe, ablehnen wird. But my understanding is just as clear that sin messes up every area of my life. Doch mein Verständnis ist ebenso klar, dass Sünde jeden Bereich meines Lebens durcheinander bringt. Most of all, it messes up my intimacy with God, which is very precious to me. Am meisten bringt es meine Intimität mit Gott durcheinander, die für mich sehr kostbar ist. So as we go through a whole number of enemies of our soul, während wir eine ganze Reihe von Feinden unserer Seele anschauen, starting tomorrow with the first one, wir beginnen morgen mit dem ersten. I want you to understand how serious. Will ich, dass du verstehst, wie ernst die Sache ist. If you surrender to one of the enemies of your soul, as we talk about, wenn du deine Seele einem dieser Feinde, worüber wir sprechen werden, hingibst, you are not fulfilling your mission for which God has put into this world. Erfüllst du nicht die Mission, wofür dich Gott auf diese Welt gesetzt hat. To walk as a child of light. Als Kind des Lichts zu leben. So we are children of light. Let's live like that. Wir sind Kinder des Lichts. Lass uns so leben. Tomorrow we start. Morgen beginnen wir.